Der Kaiser von Deutschland zieht nach dem Krieg ins Exil. In seinem Land ist das Zeitalter der Monarchie damit zu Ende. Eine Frau betritt den Hörsaal der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät in der Universität Wien. Im Zeitalter des Patriarchats beginnt die Abenddämmerung. Zwei Brüder gründen in Frankreich die erste Linienfluggesellschaft der Welt. Das Zeitalter der zivilen Luftfahrt hat begonnen. Wir schreiben das Jahr 1919. Wie baut man nach dem verlorenen Krieg das Unternehmen wieder auf? Lohnt es sich überhaupt? In Frankreich und den USA stehen die eigenen Fabrikanlagen als Feindvermögen unter Sequester. In England sind die Patente annulliert. Im neutralen Ausland sind fast alle Geschäftsbeziehungen zerstört. Während der Kriegsjahre nicht beliefert, sind in vielen Ländern eigene Produktionen für Zündapparate entstanden, die jetzt als Konkurrenten auftreten. Selbst das alte Warenzeichen und der gute alte Name, was sind sie noch wert? Für was stehen sie? Symbol eines verachteten Feindes oder Markenzeichen hochgeschätzter Qualitätsarbeit? Ein vielleicht wirksamer Schritt, den Namen Bosch in der Welt wieder zu positionieren, wäre ein neues Symbol, ein neues Logo. Der vielseitige Gottlob Honnold versucht sich als Grafiker und entwirft den Zündanker im Kreis, das neue Markenzeichen für den Weg in die Zukunft. Dazu vielleicht eine Preissenkung als Signal, dass man wieder da und bereit für einen neuen Anfang ist. Ich erhielt einen Brief, in dem ein Franzose sich um meine Vertretung bewarb. Er habe als Heeresautomobilfahrer die Überzeugung gewonnen, dass das ganze Ersatzfabrikat an meine Zünder nicht herankommen könne. Aus Stockholm kam die Bitte, man solle doch wiederkommen. Was die American Magneto liefere, sei schlecht und ihre Geschäftsmethoden nicht besser. Das Wichtigste aber, zwei Leute von Peugeot kamen im Auftrag ihrer Direktion, um die Fühlung wieder aufzunehmen. Die Welt scheint nicht vergessen zu haben, was sie an den Bosch-Zündern und Zündkerzen hatte. Sie sind nach wie vor begehrt. Beharrlichkeit und Tatkraft überwinden die ungünstigen Umstände und führen bald zur Wiederbelebung erster Auslandsdependancen. Genf, Kopenhagen, Mailand gleich im ersten Jahr. Zürich, London, Dublin, Paris, Prag, Athen, Havanna, Tokio im Jahr darauf. Bereits Mitte der 1920er Jahre ist die Bosch-Auslandsorganisation größer als vor dem Krieg. Man hat es geschafft, trotz anfangs veralteter Produktionsanlagen, Zollschranken und Inflation, denn auch deren verheerende Folgen stehen nach dem Krieg ins Haus. Die von den Siegern geforderten monströs hohen Reparationsleistungen zwingen die deutsche Wirtschaft in die Knie und entwerten das Geld in einem Maße, das jeden zum Millionär macht. Selbst Bettler hantieren, wenn sie einige ergattern können, mit Geldscheinen, auf denen 7-, 8- und 9-stellige Beträge verzeichnet sind, für die man auf dem Höhepunkt des Desasters aber kaum mehr als ein halbes Brot kaufen kann. Der Geschäftsbericht der Robert Bosch AG nennt im Jahre 1924, vor der Währungsreform, die Umsatzsumme von 18 Trillionen, 990 Billiarden, 415 Billionen, 323 Milliarden, 717 Millionen, 414.132 Mark und 77 Pfennig. Die Devisen des Auslands sind stabiler. Sie helfen beim Wiederaufbau und der Entwicklung neuer Produkte. Das Automobil braucht noch viele nützliche Ausstattungskomponenten. In relativ kurzer Folge gelangen zur Marktreife Scheibenwischer, Winker, Servobremse und Hupe, genannt Boschhorn. Dazu eine Lampe fürs Fahrrad. Parallel entsteht im ganzen Land, wiederum als Garant für Qualität und zur bestmöglichen Betreuung der Kunden, der Bosch-Dienst. Ein Franchise-System für unabhängige Werkstätten, die Bosch-Ersatzteile anbieten. Sie werden zu beliebten Anlaufstätten für Autobesitzer aller Marken und Klassen, wenn es an der Fahrzeugelektrik etwas zu reparieren, auszubessern oder zu ersetzen gibt. In dieser Zeit beginnt ein Verbrennungsmotor ganz anderer Art auf sich aufmerksam zu machen. Bereits vor der Jahrhundertwende in ersten Prototypen entwickelt, drängt er mehr und mehr aus seinem bisherigen Nischendasein auf die große Bühne des Maschinenzeitalters. Er funktioniert nach einem Verbrennungsverfahren, bei dem im Gegensatz zum Ottomotor kein zündfähiges Luft-Kraftstoff-Gemisch zugeführt wird, sondern ausschließlich Luft. Sie wird im Zylinder so hoch verdichtet, dass Temperaturen von 700 bis 900 Grad Celsius entstehen. Vor dem oberen Totpunkt des Kolbens wird dann der Kraftstoff eingespritzt und fein verteilt. Die hohe Temperatur der Luft zündet das Gemisch. Ein Zündfunke ist nicht erforderlich. Robert Bosch und seine Führungskräfte sind ein Team, das sich stets für alle Fälle wappnet. Sollte der Zünder einmal in großem Stil wegfallen, weil der Motor, der keinen braucht, sich durchsetzt, will man mit einem Gerät zur Stelle sein, das den Motorenherstellern ebenso unentbehrlich sein wird wie die bewährten Zündvorrichtungen. Dieses Gerät ist bald gefunden. Die Motoren ohne Zündfunke, benannt nach ihrem Entwickler Rudolf Diesel, werden bald in vielen unterschiedlichen Varianten entstehen. Mit einem, zwei oder mehr Zylindern, in den Ausführungen klein, groß und sehr groß, denn der Diesel beginnt seine Karriere vor allem beim Antrieb von Landmaschinen und Schiffen. Die optimale Funktion eines Dieselmotors ist abhängig von der optimalen Zufuhr des Kraftstoffes. Eingespritzt zum richtigen Zeitpunkt, verteilt über den richtigen Zeitraum, der variierenden Motordrehzahl angepasst. Um das zu gewährleisten, benötigt man eine exakt arbeitende, zuverlässige, langlebige, feinmechanisch ausgeklügelte Einspritzpumpe. Sie zu entwickeln und so vielseitig zu konstruieren, dass sie an unterschiedlichste Motoren angepasst werden kann, ist in den folgenden Jahren Aufgabe der Bosch-Ingenieure. ...1927 ist es geschafft. Die Diesel-Einspritzpumpe ist ausgereift. Als Zubehörprodukt in gewohnt hoher Bosch-Qualität, so wichtig und unentbehrlich wie die Zündkerze. Und die Eröffnung eines neuen Standbeins. Sie ist kein Elektroprodukt. Das erste aus dem Hause Bosch, das bald in großen Stückzahlen produziert wird. Parallel zum Wiederaufbau der internationalen Vertriebsorganisation, der erfolgreichen Erweiterung der Produktpalette und der Streitigkeiten um die Namensrechte in Amerika beschäftigt Robert Bosch auch eine Revolution. Es war früh zu bemerken, dass Amerika sich der Erzeugung von Massengütern mit einer, ich möchte schon sagen, Inbrunst hingibt, dass dagegen nur mit ganz außerordentlichen Anstrengungen anzukommen ist. Die Ford Motor Company in Michigan hat bereits vor Jahren die Fließbandarbeit eingeführt. Jeder Arbeitsschritt, jeder Handgriff, jede Aktion ist so optimiert, dass Zeit eingespart wird. Möglichst viele Details und Schnittstellen sind so konstruiert, dass sie normiert werden können. Rationalisierung, Taylorismus oder Scientific Management heißt dieses Prinzip einer Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen. Es garantiert, dass sehr viel schneller und effizienter gearbeitet wird. Man produziert höhere Stückzahlen zu geringeren Preisen. Die Ära der Massenproduktion hält Einzug in die Fabriken der Welt. Ford hat der Menschheit einen Dienst geleistet. Er hat ihr das Auto in großen Mengen zugänglich gemacht. Vieles, was bisher in Handarbeit gefertigt wurde, wird jetzt auch bei Bosch maschinell und am Fließband produziert. Denn der Taylorismus entwickelt sich schnell zum zwingenden Phänomen. Wer sich nicht anpasst, ist bald nicht mehr konkurrenzfähig. Unproblematisch ist das vor allem aus Sicht der Arbeiterschaft nicht. Die Rationalisierung trifft bei den Gewerkschaften zunächst auf kategorische Ablehnung. Robert Boschs Bestreben, seine Leute stets gut verdienen zu lassen und die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie der Gesundheit keinesfalls abträglich sind, gilt jedoch weiterhin ungebrochen. Und so hält sich der Widerstand in seinem Unternehmen in Grenzen. Nachdem die größten Rationalisierungsmaßnahmen vollzogen sind und man bereit für die Massenfertigung ist, kommt es 1926 zu einer ernsten Krise der deutschen Autobranche. Den Grund dafür sieht die Industrie in der Politik. Das Auto ist sowohl beim Kauf wie im Betrieb steuerlich überbelastet. Die Krise trifft die Robert Bosch AG massiv. Kurzarbeit und Produktion auf Vorrat verhindern nicht, dass die Belegschaft schon bald von 13.000 auf 8.000 Mitarbeiter schrumpft. Selbst die Führungsetage ist betroffen. Von ehemals 11 Vorstandsmitgliedern bleiben 3. Dazu 3 Stellvertreter. Robert Bosch selbst zieht sich aus dem aktiven Geschäftsleben zurück, steht der neuen Leitung aber als Ratgeber zur Seite. In dieser neuen Funktion denkt er verstärkt über ein Thema nach, das ihn schon mehrmals intensiv beschäftigt hat. Die Eintagsfliege. Die mittlerweile erreichte Größe des Unternehmens betrachtend, hält er die Zeit für gekommen, in eine neue Dimension vorzudringen. Wir suchten, möglichst von den Automobilsachen wegzukommen oder genauer gesagt, noch andere Eisen ins Feuer zu kriegen. Man braucht, das hat die Krise deutlich gemacht, Produkte in mehr als einer Branche. Und das Gute liegt so nah. In der eigenen Fabrikation arbeitet man bereits hier und da mit Werkzeugen, die von Elektromotoren angetrieben werden. Wieso diesen Bereich nicht für sich selbst erobern und ausbauen? Die Entscheidung fällt 1927. Ein paar Jahre später sind erste Maschinen dieser Art serienreif und können der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bohr- und Schleifmaschinen, Schraubenzieher, Nietengeräte, Elektrohammer mit Drallgetriebe, Polierer, Gravierer, Blechscheren. Willkommen sind diese elektrischen Werkzeuge zunächst vor allem bei Großbetrieben der Maschinen- und Holzindustrie, in der Bauwirtschaft, auf Werften und in Flugzeugfabriken. Und während die Ingenieure die Produktpalette stetig weiter ausbauen, erfolgt bald darauf auch der Sprung in die Privathaushalte. Bosch baut Radios, Plattenspieler, Filmprojektoren, Kühlschränke. Der Aufbau der neuen Arbeitsgebiete ist gelungen. Doch ungetrübt ist die Freude auch diesmal nicht. Robert Bosch ist 76 Jahre alt, als er sein Unternehmen von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH umwandelt. Nach Rückkauf der Anteile seiner Partner ist er jetzt wieder alleiniger Besitzer der Firma. Er hat für diesen Schritt mehrere Gründe. Einer ist, sein Lebenswerk für die Familie abzusichern, hoffend, es auf diesem Weg vor einem möglichen Zugriff des Staates schützen zu können. Die Dinge haben sich nämlich ein weiteres Mal dramatisch verändert. Politisch ist Deutschland zu einer Diktatur geworden. Die Bosch-Werke sind für die neuen Herrscher von großer strategischer Bedeutung. Sie haben die Macht, tief ins Innere des Unternehmens vorzudringen, und sie tun es auch. Robert Bosch kann zunächst nicht viel mehr tun als zusehen. Wie ein Schock hat ihn die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler getroffen. Sie ist, neben dem bald folgenden unvermeidlichen Abbruch vieler sozialer und politischer Aktivitäten, auch das Ende seiner Bemühungen um die Aussöhnung mit Frankreich. Nach dem Ersten Weltkrieg sind die Feindseligkeiten nämlich nicht beigelegt. Nationalismus und Revanchismus bestimmen das Verhältnis noch lange. Doch so darf es nicht bleiben. Seine finanziellen Hilfen und sein persönliches Engagement zur Förderung der Entspannung zeigen Robert Bosch als mutigen Liberalen mit weit in die Zukunft reichenden Ideen. Bis in höchste politische Kreise hinein führt er Gespräche zur Sicherung eines dauerhaften Friedens in Europa. Ein guter Weg dorthin wäre, da ist er sicher, die Abschottung der Märkte hinter Staatsgrenzen zu beenden und stattdessen eine wirtschaftliche Verflechtung anzustreben, um aus Europa einen großen Wirtschaftsblock ohne Zollschranken zu machen. Unter solchen Umständen wären die Länder gezwungen, Lösungen nicht länger in bewaffneten Auseinandersetzungen, sondern in der Verständigung zu suchen. Es sind frühe Gedanken zu einem vereinten Europa. Viel zu früh. Sie finden noch kein Gehör.